interessieren. Ich habe zu dem Thema, zu dem ich heute zu euch sprechen werde, gerade in Hamburg meine Diplomarbeit fertig geschrieben und kam es dann zu diesem Vortrag. Ich werde gleich darüber gehen, weiß nicht mehr. Okay, also wie du magst, ne? Ja. Ja, so viel zu mir. Geht das so? Kann man mich so verstehen? Also mein Vortrag trägt den Titel Entkorkte Flaschenpost zum Zusammenhang von kritischer Theorie und Studierendenbewegung. Alle Jahre wieder, 1968 hat schon wieder einmal Hochkonjunktur. 40 Jahre nach der außerparlamentarischen Opposition und der Studierendenbewegung in der BRD und 40 Jahre nach dem Pariser Mai wird diese Protestbewegung schon wieder einmal ausführlich diskutiert, sowohl in der Sozialwissenschaft wie auch in der politisch interessierten Öffentlichkeit. Zumindest in Deutschland steht dabei eine anregende und vernünftige Aufarbeitung auch ganz häufig neben blanker Mythenproduktion. Und die Literatur zum Thema, die man finden kann, ist immer noch ganz häufig von den Eitelkeiten derer durchzogen, die selbst dabei waren. Und auch das Thema des heutigen Abends wird immer wieder heiß diskutiert. Mein Vortrag ist eigentlich weniger als Beitrag zu 1968 zu verstehen. Und ich werde auch versuchen, möglichst wenig Mythen zu reproduzieren. Ich interessiere mich eigentlich für den Zusammenhang von kritischer Theorie und Studierendenbewegung, weil die deutsche Studierendenbewegung der späten 60er eine Bewegung ist, die zum Teil sehr eng mit der kritischen Theorie verknüpft war. Und das eignet sich eigentlich ganz gut, um zu untersuchen, wie sich generell kritische Theorie und politische Praxis zueinander verhalten oder verhalten können. Ich möchte mich dem Themenkomplex annähern anhand dem Denken von Herbert Marcuse und Theodor W. Adorno, also zwei zentralen Denkern der kritischen Theorie Frankfurter Prägung, die beide auf ihre Weise eng mit den politisierten Studentinnen zu tun hatten und die beide auf ihre Art auf deren Protestbewegung reagiert haben. Ich hoffe, Ihnen und Euch begreiflich zu machen, warum Marcuse die Protestbewegung mehr oder weniger ziemlich enthusiastisch begrüßte, während Adorno sich zunehmend der Kritik der Protestbewegung zuwandte. Und ich hoffe auch zeigen zu können, dass diese Debatte, die sie auch direkt geführt haben, die beiden, noch heute von Bedeutung sein kann. Gerade zu diesem letzten Punkt, zu dem ich zum Schluss komme, fällt es mir besonders schwer, so verallgemeinerbare Positionen zu präsentieren. Das werdet ihr sicher merken, aber dann können wir vielleicht in der Diskussion da gemeinsam dran weiterarbeiten. Verständnisfragen bitte immer gerne, sonst können wir einfach am Schluss in Diskussion eintreten. Kurz zur Struktur. Ich mache erst einige Bemerkungen zum historischen Kontext und dann möchte ich darstellen, wie Adorno und Marcuse sich jeweils zu dieser politischen Bewegung der Studierenden in Deutschland und in den USA verhalten haben. Und abschließend möchte ich eben versuchen, diese unterschiedlichen Reaktionen unter Rückgriff auf das zu erklären, was ich mehr schlecht als recht die politisch-theoretische Gegenwartsdiagnose nenne. Gemeint ist damit eine Art politischer und theoretischer Standpunkt beider Denker gegen Mitte und Ende der 60er Jahre, die deren Reaktion auf die Revolte der Studentinnen, wenn schon nicht logisch ableiten, so doch zumindest hermeneutisch verstehbar machen kann. Ich behaupte dabei, dass bei Adorno und Marcuse schon vor der heißen Phase der Studierendenbewegung in Deutschland ab Juni 67 einigermaßen absehbar war, wie beide auf eine Protestbewegung junger Intellektueller reagieren würden. Ich möchte dabei auf zwei Punkte dieses politisch-theoretischen Gegenwartsverständnisses eingehen, nämlich erstens auf ihr Verständnis von der Struktur der Gegenwartsgesellschaft und zweitens auf ihr Verständnis vom Verhältnis zu Theorie und Praxis. Andere wichtige Punkte dieser Gegenwartsdiagnose, zum Beispiel ihr jeweiliges Verhältnis zur bürgerlichen Demokratie oder zu den Dekolonisierungsbewegungen in der sogenannten Dritten Welt, muss ich aus Zeitgründen aussparen. Ja. Und beginnen möchte ich mit einem Zitat von Leo Löwenthal, der in einem Gespräch mit Helmut Dubiel 1980 Folgendes gesagt hat, ich zitiere, schon der ganze Anfang mit unserer interdisziplinären Ausrichtung und Zusammenarbeit im Rahmen unserer politischen Philosophie, dann in der Immigration der zähe Wille, diese Tradition aufrechtzuerhalten, die einzig fortschrittliche Stimme des deutschen Geisteslebens, das ist wohl außerordentlich. Adornos Wort von der Flaschenpost trifft diesen Sachverhalt ja genau. Wir alle haben uns dann freilich in den 60er Jahren sehr gewundert, mit welchem Knall diese Flasche entkorkt worden ist. Jeder von uns hat verschieden darauf reagiert. Als Juden und kritische Marxisten hatten Marcuse und Adorno wie ihre Freunde und Kollegen vom Frankfurter Institut für Sozialforschung ins Exil gehen müssen, um dem nationalsozialistischen Terror zu entkommen. Die von Max Horkheimer grundgelegte kritische Theorie hatte ursprünglich zum Ziel gehabt, den Marxismus unabhängig von realen Machtinteressen und Parteipolitik kritisch neu zu durchdenken und sich dabei vor allem die Frage zu stellen, warum die von Marx vorhergesagte proletarische Weltrevolution nicht erfolgt war. Dabei stellten die FrankfurterInnen, inspiriert durch die Freud'sche Psychoanalyse, neue Fragen an die Gegenwart, die im orthodoxen Parteimarxismus ignoriert worden waren. Im Laufe der 30er und 40er Jahre und dann vor allem im Exil musste die kritische Theorie dann aber zahlreiche historische Erfahrungen machen, die einschneidenden Einfluss auf ihr politisches und philosophisches Denken hatten. Und zwar das Scheitern der Arbeiterbewegung in der Weimarer Republik und die Faschisierung Europas, die Stalinisierung der anfangs noch durchaus zum Teil mit Hoffnung beobachteten UdSSR, die Entwicklung von Massendemokratie und Massenkultur im amerikanischen Exil und schließlich die Erfahrung von Auschwitz. Der systematische industrielle Massenmord an 6 Millionen Jüdinnen und Juden, Sinti und Roma, Schwulen und Lesben, stellte für alle Denker der kritischen Theorie einen zentralen Einschnitt in die menschliche Zivilisationsgeschichte dar. Bei Adorno und Horkheimer verdichtete sich die Verzweiflung über die historische Entwicklung in der Dialektik der Aufklärung in einer radikalen Vernunft- und Zivilisationskritik. Die Geschichte der Menschheit wird hier als ein dialektischer Prozess rekonstruiert, in dem das Potenzial der Freiheit sich immer gleichzeitig mit der Realität der Herrschaft über die Natur und den Menschen vergrößert. Wenn sie den Impulsen der marxischen Gesellschaftskritik auch verbunden blieben, so hatten Horkheimer und Adorno doch die Hoffnung aufgegeben, dass ihre Kritik noch irgendwo Gehör finden würde. Darauf bezieht sich auch der Titel der Folie mit der Flaschenpost. Das ist eine Idee, die zuerst in der Dialektik der Aufklärung bereits vorkommt. Ich zitiere das. Wenn die Rede heute an einen sich wenden kann, so sind es weder die sogenannten Massen, noch der Einzelne, der ohnmächtig ist, sondern eher ein eingebildeter Zeuge, dem wir es hinterlassen, damit es doch nicht ganz hinüber untergeht. Flaschenpost ist der Begriff der kritischen Theorie für den Umstand, dass spätestens seit den 30ern die kritische Theorie der Gesellschaft kein Subjekt mehr vorfindet und keine Bewegung, an die Kritik sich richten kann. Man kann nur noch, und so funktioniert dieses Bild, die Kritik an den Zuständen in einer Flasche verkorken und darauf hoffen, dass sie irgendwann einmal entkorken und gelesen wird. Einen Einfluss darauf, was die unbekannte Empfängerin mit dieser Kritik machen würde, glaubte man nicht mehr zu haben. Herbert Marcuse, der ganz lange der engste Mitarbeiter von Horkheimer war, stand dieser Kritik eher kritisch gegenüber. Er glaubte, man müsse die Kritik nach wie vor selbst unter die Leute bringen. Nachdem Horkheimer und das Institut ihn allerdings nicht weiter finanzieren konnten oder wollten, das ist umstritten, ging Marcuse erst in den Dienst der amerikanischen Regierung und lehrte dann in Massachusetts und schließlich ab 64 an der Universität von Kalifornien in San Diego. Und obwohl er eigentlich gerne in Horkheimers Nähe geblieben wäre, ging er dann wohl oder übel beruflich und auch politisch seinen eigenen Weg. Adorno und Horkheimer gingen Anfang der 50er Jahre trotz schwerer Bedenken zurück nach Deutschland und das Institut nahm in Frankfurt seine Arbeit wieder auf. Die Motivation war vor allem, zur Re-Education der Deutschen beizutragen und die junge Generation zu Demokratinnen und Demokraten zu erziehen. Und jetzt, wo sie Professuren in der BRD erhielten, was zum damaligen Zeitpunkt ein echtes Phänomen war, weil gegenüber den Remigranten doch sozusagen schwere Ressentiments herrschten in Deutschland, vor allem an der immer noch sehr reaktionären Uni, schien es ihnen vielleicht doch noch möglich, ihre Flaschenpost selbst weiterzugeben. Und Adorno schrieb 1953 an Horkheimer genau diesen Gedanken, ich zitiere, angesichts dessen jedoch, dass wir kaum mehr darauf hoffen können, selbst die Subjekte jener Praxis zu sein, die das Unheil wenden könnte, kommt alles darauf an, dass wir in einer Kontinuität stehen, die uns die Hoffnung gibt, dass nicht alles, was in uns sich angesammelt hat, mit uns verloren geht. Die Beziehung zu ihren Studierenden in Frankfurt war beiden daher sehr wichtig. Sie, die sie vorher kaum mehr Erfahrungen hatten sammeln können, begriffen diese jungen deutschen Akademikerinnen als ihre Schülerinnen und Schüler und sie übernahmen den Begriff einer Frankfurter Schule, der in der jungen BRD die Runde machte. Problematisch wurde das Verhältnis ab dem Moment, ab dem diese Studierenden, motiviert durch Vietnamkrieg, die Situation an den Hochschulen und durch die Diskussion um die Notstandsgesetzgebung, sich zunehmend zu politisieren begannen. Diesen Prozess kann ich jetzt hier im Einzelnen nicht rekonstruieren, aber darum geht es mir im Grunde ja auch nicht. Wichtig finde ich nochmal darauf hinzuweisen, dass diese ganze Bewegung, zumindest in Deutschland, sich erstens überhaupt nicht auf 1968 konzentriert, weil den größten Zulauf hatten diese ganzen Grüppchen und Gruppen eher so im Juni 67 nach dem Tod von Benno Ohnesorg. Und dass diese ganzen Aktiven eine zwar sehr aktive, aber doch kleine Minderheit darstellten. Also es gibt in dem Sinne keine 68er-Bewegung, auch in Deutschland nicht. Die kritische Theorie wurde jedenfalls in Frankfurt und Berlin unter aktiven Studierenden zunehmend rezipiert und die Werke Adornos, Horkheimers und Benjamins raubkopiert. In den USA hatte die Bewegung eine andere Ausrichtung, das ist ein zentraler Punkt. Sie überschnitt sich thematisch eher mit der liberalen Bürgerrechtsbewegung und dem Kampf gegen Rassismus. Mit Horkheimer und Adorno gerieten die Studierenden in der BRD politisch aneinander zunehmend, seit 67 vor allem, wegen der Solidarität Horkheimers gegenüber den USA, aber auch wegen der Weigerung Adornos, sich von dieser Bewegung politisch vereinnahmen zu lassen. Dazu hören wir gleich ein bisschen mehr. Schon im Juli 67, als Marcuse in Eberfürth in Hörsälen vor den politischen Möglichkeiten der studentischen Revolte sprach, wurde ein Vortrag Adornos zu Goethes Iphigenie vom Berliner SDS mit dem Hinweis gestört, Adorno verweigere sich aus soniler Feigheit den praktischen Folgen seiner eigenen Theorie. Die kritische Theorie, deren Texte erst nach und nach bekannt wurden, sah sich plötzlich mit sehr aktiven und oft auch sehr unbequemen Nachfolgerinnen und Nachfolgern konfrontiert. Und wie in dem Löwenthal-Zitat gerade schon zu hören war, fühlten diese sich alle dazu gedrängt, zu dieser spezifischen Entkorkung der Flaschenpost, von der man meiner Meinung nach durchaus reden kann, Stellung zu nehmen. Ich bitte euch, um sie im Kopf zu behalten. Ich habe gerade schon erwähnt, wie wichtig für Adorno vor allem der Umstand war, dass er Studierende hatte, die sich für seine Gedanken interessierten. Denn nur so lässt sich verstehen, wie schmerzhaft für Adorno dieser Bruch mit der Studierendenbewegung dann war, die sich vor allem zeigt in der Besetzung des Instituts für Sozialforschung im Januar 1969, die durch Adorno und Jürgen Habermas veranlasst von der Polizei geräumt wurde und die anschließenden Racheaktionen, Vorlesungssprengungen gegen Adorno, was es für Marcuse so nicht gegeben hat. Im Gegenteil, Marcuses Studierende bewachten nach der Ermordung Martin Luther Kings sogar sein Haus nachts, weil sie fürchteten, Marcuse würde auch erschossen werden, der nämlich auch Morddrohungen erhalten hatte, mit dem Hinweis, er verderbe als Kommunist die amerikanische Jugend. Das ist im Übrigen ein Vorwurf, der sich die kritische Theorie auch in Deutschland ausgesetzt sah. Und Adorno, der über die dann zum Teil doch durchaus vorhandene Gewalt auf der Straße offenbar sehr erschrocken war, wird vom Nachrichtenmagazin Spiegel kurz vor seinem Tod wie folgt zitiert: Ich habe ein theoretisches Denkmodell aufgestellt. Wie konnte ich ahnen, dass Leute es mit Molotow-Cocktails verwirklichen wollen? Und dieser Reaktion und auch den Reaktionen Marcuses möchte ich jetzt als nächstes nachgehen. Um Adornos Reaktion auf die Studierendenbewegung ranken sich zwei große Mythen, die bis heute immer wiedergegeben werden. Der eine behauptet, Adorno habe der Bewegung der Studentinnen von Anfang an ablehnend gegenübergestanden. Der andere behauptet, Adorno habe zuerst große Sympathien gehegt und sich dann aber abgewandt. Im Grunde ist beides falsch. Tatsächlich ging bei Adorno im Verhältnis zu den politischen Ambitionen seiner Studentinnen von Anfang an Solidarität und scharfe Kritik miteinander einher. Nach dem 2. Juni schloss er sich zum Beispiel der studentischen Forderung nach einer Aufklärung der Todesumstände ohne Sorgs ebenso an, wie er die Studierenden gegen reaktionäre Tendenzen in der Gesellschaft verteidigte. Diese brachen sich nach den ersten Massendemos auch und gerade in der Bild-Zeitung im antisemitisch konnotierten Ressentiment gegen faule und nutzlose intellektuelle Bahnen. Immer wieder bezog Adorno sich positiv auf die Bewegung, so zum Beispiel während einer Soziologie-Vorlesung 1968. Ich zitiere ihn: Ich möchte sagen, das Beglückende für einen älteren Menschen wie mich an der Bewegung der Studenten ist, dass die Annahme, wie sie zum Beispiel in den negativen Utopien von Huxley oder Orwell gemacht worden ist, dass diese Integration so glatt einfach aufgehe, dass die Einrichtung der Gesellschaft es fertigbringe, dass man in der Hölle lebt und diese Hölle gleichzeitig für den Himmel hält, dass das also doch nicht klappt, das funktioniert nicht. Und darin liegt etwas unbeschreiblich Hoffnungsvolles. Hier kann man merken, dass Adorno der Studierendenbewegung durchaus eine politische Bedeutung beimaß und er war einiger ihrer Anliegen durchaus wohlgesonnen, vor allem wenn es um die Demokratisierung der Öffentlichkeit und der Gesellschaft oder um zum Beispiel Hochschulreformen ging, zu denen er sich immer wieder geäußert hat. Kritik übte er allerdings schon sehr früh an den Vorstellungen vieler linksradikaler Studierender, sie könnten unter den gegenwärtigen Umständen gleichsam im globalen Bündnis mit Che Guevara und Ho Chi Minh die Revolution machen. Diese Vorstellung kritisierte er als völlig naiv, wie er auch den zunehmenden Aktivismus und die Aktionismus und die tendenzielle Gewaltbereitschaft der Protestbewegung scharf kritisierte. allen Versuchen, ihn als bekannten Intellektuellen für die studentische Sache zu vereinnahmen, erteilte eine klare Absage. Und er forderte von den Studierenden, sich auf das Denken statt auf Revolutionsfantasien zu konzentrieren. Ich zitiere ihn: Wer denkt, ist in aller Kritik nicht wütend. Denken hat die Wut sublimiert. Wie das vorhin vorgelesene Zitat vom Molotow-Cocktail zeigt, war Adorno offenbar auch sehr erschrocken, was die Studierenden in Berufung auf seine kritische Theorie dann praktisch machten. Herbert Marcuse hatte in den USA schon Anfang der 60er mit den studentischen Protesten zu tun. Der trat bereits sehr früh als Redner auf gegen den Vietnamkrieg. Und viel stärker als Adorno nahm er die Studierendenbewegung als eine radikale Systemopposition ernst. Und er suchte stets den direkten Kontakt zu den Studierenden, in den USA, aber auch in Europa. Sehr offen und ehrlich stand er dazu, dass die kapitalistische Gesellschaft überwunden werden und eine ganz andere Gesellschaft aktiv erkämpft werden müsse. Und dass er in diesem Punkt mit den Studierenden einig sei. Er wechselte Briefe mit aktiven Studierenden in Europa, mit Rudi Dutschke zum Beispiel gibt es einen ganz spannenden Briefwechsel. Und er suchte Gelegenheiten, mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Marcuse allerdings, ein zentraler Unterschied, fand diese Protestbewegung gerade in den USA als ein schon gegebenes vor. Er musste diese jungen Leute nicht wie Adorno mühsam zum kritischen Denken erziehen. Und er trat immer wieder als Mitdiskutant auf, zum Beispiel 67, 68 in Berlin, auf Kongressen des SDS, und sprach dort jedes Mal vor Tausenden von Studierenden. Sein Werk, Der eindimensionale Mensch von 1964, wurde sowohl in den USA als auch in Europa ein Bestseller. Allerdings wurde Marcuse nicht müde zu betonen, dass die Studentinnen höchstens die Rolle eines Katalysators würden spielen können, darauf komme ich gleich noch, indem sie die Öffentlichkeit aufklärten. Aber in der Tat war er begeistert von den utopischen Vorstellungen und Forderungen der neuen Protestbewegung und er blühte als alter Mann politisch noch einmal richtig gehend auf. Diese doch sehr unterschiedlichen Auffassungen von der Bedeutung der Studierendenbewegung prallten vor allem in dem Briefwechsel aufeinander, den Adorno und Marcuse seit 67 führten. In zunehmend scharfem Ton stritten beide über die Protestbewegung und ihre politische Praxis. Wen das interessiert, das ist wirklich sehr spannend nachzulesen, der sollte sich an die Chronik und Materialsammlung halten, die Wolfgang Krauser 1998 veröffentlicht hat unter dem Titel Von der Flaschenpost zum Molotow-Cocktail. Da sind die Briefe abgedruckt. In seinen Briefen forderte Marcuse gegenüber Adorno ein Bekenntnis der kritischen Theorie zur Studierendenbewegung, da diese im Sinne der kritischen Theorie den Willen nach einer radikalen Veränderung des Bestehenden äußere. Adorno dagegen kritisierte den Aktionismus der Studierenden und konstatierte, die kritische Theorie müsse sich im Moment auf die Theorie und die Kritik beschränken. Der briefliche Streit eskalierte, als Marcuse sich mit der Institutsbesetzung vom Winter 69 solidarisch erklärte und Adorno vorwarf, mit dem Ruf nach der Staatsmacht einen schweren Fehler gemacht zu haben. Adorno reagierte sehr verletzt und schrieb an Horkheimer, dass er gar nicht mehr wisse, wie ein Bruch mit Marcuse überhaupt noch zu verhindern sei. Zu diesem Bruch kam es allerdings nicht mehr, weil Adorno im August 69 starb, ohne sich mit Marcuse noch einmal getroffen zu haben. Der Briefwechsel zeigt, wie weit Adorno und Marcuse trotz ihrer Freundschaft und ihrer ganzen Gemeinsamkeiten politisch mittlerweile auseinanderliegen lagen. Ob Marcuse, der 1918 in einem Berliner Soldatenrat aktiv an der Revolution beteiligt war, und Adorno, der sich vor seiner Zeit in seiner Wendung zur kritischen Theorie vor allem mit radikaler Musik beschäftigt hatte, sich jemals politisch so einig waren, kann ich jetzt in dem Zusammenhang nicht beschreiben, das müsste diskutiert werden. Um das bisher Gesagte jetzt verstehbar zu machen, komme ich zum dritten Punkt. Ich möchte jetzt jedenfalls zu der, wie ich das genannt habe, politisch-theoretischen Gegenwartsdiagnose kommen. Und hier werden sich Unterschiede im Denken zeigen, die die unterschiedlichen Reaktionen auf die Studierendenbewegung zu erklären helfen. Und ich möchte beginnen mit dem Gesellschaftsverständnis Adornos. Adornos Zentralbegriff in den 60er Jahren für die Gesellschaft der Gegenwart ist das Wort von der verwalteten Welt. Gemeint ist, dass die bürgerliche Gesellschaft sich seit der Entwicklung zum autoritären Staat und zum unternehmerischen Monopol endgültig zu einer monolithischen Totalität zusammengezogen habe. In einem Satz aus dem Vortrag Adornos vor dem Deutschen Soziologentag zusammengefasst: Alles ist eins. In dieser, wie Adornos nennt, vergesellschafteten Vergesellschaft ist alles geregelt und miteinander vermittelt. Die durchgesetzte Tauschgesellschaft macht alles tauschbar und damit auch alles instrumentell einsetzbar. Auch den Menschen. Die gesellschaftlichen Zustände haben sich in einer derartigen Weise verhärtet, dass den Einzelnen keine Chance mehr auf Spontanität und ein selbstbestimmtes Leben gegeben wird, sondern diese vielmehr als eine der letzten Regungen gegenüber dem Ganzen nur noch die Angst empfinden aus dem Verwertungsprozess der Warenproduktion als überflüssig ausgeschieden zu werden. Die gegenwärtige Gesellschaft sei zwar noch eine kapitalistische und damit widersprüchliche Klassengesellschaft, aber sie sei umfassend integriert. Der Begriff der verwalteten Welt bezeichnet damit die westlichen Demokratien, aber ebenso den totalitären Realsozialismus und auch Elemente des Nationalsozialismus, also der Volksgemeinschaft. Indem er sich recht orthodox am marxischen Kapital orientiert, das kann man immer wieder sehen in den 60er Jahren bei allen seinen Vorträgen, dass er sich da ganz strikt nach dem Kapital richtet, kann Adorno auch keine reale Gegenbewegung gegen diese Tendenz zur verwalteten Welt ausmachen. Das Individuum, das nicht einmal mehr die bürgerliche Form von Ich-Stärke und Individualität ausbilden kann und zudem noch der Stereotypen und verdummenden Kulturindustrie ausgesetzt ist, ist für Adorno völlig ohnmächtig geworden. Und in Auschwitz, so formuliert er es in der negativen Dialektik, sei dem Einzelnen sogar noch das Letzte genommen worden, nämlich ein individueller Tod. Und dies alles verhindert, dass in dieser Gesellschaft, ich zitiere, jene sich entwickeln, die fähig wären, sie zu durchschauen und daraus die rechte Praxis abzuleiten. Das ist von 1953, dieses Zitat. Die emanzipatorische Veränderung der Welt, wie sie die kritische Theorie seit Marx im Auge hat, ist damit für Adorno vorerst suspendiert. Dass Marx sich irrte und die Revolution nicht kam, sondern stattdessen Auschwitz, nimmt Adorno sehr ernst. Das alte Subjekt des Marxismus, die Arbeiterinnenklasse, ist für ihn als politische Kraft endgültig untergegangen und ein neues nicht in Sicht. Das Nachdenken über ein mögliches neues revolutionäres Subjekt hatte für Adorno viel zu viel von frommen Wunschdenken, als dass er das ernsthaft unternommen hätte. Die kritische Theorie, für die er weiter einstand, könne zwar den gesellschaftlichen Zusammenhang erkennen und dann die Wahrheit über das, was ist, aussprechen, aber zur Wirklichkeit drängten diese Gedanken für ihn nicht mehr. Marcuse teilte viele dieser Einschätzungen Adornos und er benutzte in seinem Zentralwerk Der eingebundene Mensch von 1964 zwar parallele Begriffe zur verwalteten Welt, da spricht er zum Beispiel von der eindimensionalen Gesellschaft und von der Gesellschaft ohne Opposition, aber er kommt doch zu einem ganz anderen Fazit. Obwohl die technischen Mittel für die befreite Gesellschaft vorhanden seien, ändere sich überhaupt nichts am Zustand, weil das Proletariat integriert sei und der Komplex aus Massenmedien, politischem Scheinpluralismus und technokratischer Vernunft jede Opposition in Keim ersticke. Marcuse allerdings sieht stärker als Adorno Brüche im Bestehenden und er kann sich eine vollständig verwaltete und krisenfreie kapitalistische Gesellschaft überhaupt nicht vorstellen. Und das hängt vor allem zusammen mit seinem Blick auf das Individuum. Dieses Individuum sei an die bestehende Ordnung gebunden, vor allem über, wie er das nennt, die falschen Bedürfnisse. Zum Beispiel das Bedürfnis nach Arbeit oder nach einem schnellen und teuren Auto. Durch eine neue Bestimmung der Bedürfnisse sei der Mensch aber grundsätzlich in der Lage, wahre Bedürfnisse zu entwickeln. Bedürfnisse nach Freiheit und Solidarität, nach menschlicher Nähe und Ruhe, die Adorno in der Triebstruktur des Menschen verankert sieht. Und an dieser Stelle muss man jetzt, um das zu verstehen, zurückkommen auf Marcuses Buch Triebstruktur und Gesellschaft von 1955. Hier hatte Marcuse sich mit Freud auseinandergesetzt und ihn dafür kritisiert, dass er das Realitätsprinzip und die Triebunterdrückung für ewig notwendig hielt, damit Menschen überhaupt zur Vergesellschaftung fähig seien. Mittlerweile, so konstatiert Marcuse 1955, sei das Realitätsprinzip aber in ein autoritäres Leistungsprinzip umgeschlagen und die Menschheit sei so weit fortgeschritten, dass der Abbau von Herrschaft und Triebunterdrückung in allen Bereichen des menschlichen Lebensglückers möglich sei. Es gehe jetzt darum, auf Basis des Lustprinzips eine neue Form von Vernünftigkeit und Vergesellschaftung zu entwickeln. Die Bedürfnisse der Menschen seien ihnen auch durch die verwaltete Gesellschaft nicht ganz auszutreiben. Jederzeit könne sich das Bedürfnis nach einem befriedeten Dasein in einer Wiederkehr des Verdrängten, hier benutzt er dann wieder freudsche Terminologie, bahnbrechen und sich politisch als große Weigerung aktualisieren. Das ist das Einzige, was Marcuse im eindimensionalen Menschen als politische Möglichkeit nennt, die große Weigerung. Also sozusagen die absolute Weigerung, am Bestehenden mitzumachen. Während dies in den USA der 50er Jahre ein einsames Schreibtischprojekt Marcuses war, also dieses gegen den Strichlesen von Freud, bewies der Aufbruch der Jugend Ende der 60er Jahre für ihn, dass diese Gesellschaft, diese verwaltete Welt, tatsächlich Bedürfnisse produzierte, die sie dann nicht selber befriedigen könne. Vor allem die völlig utopischen Forderungen des Pariser Mai, also zum Beispiel diese Parole Soyons réalistes, demandons l'impossible, also lass uns realistisch sein, lass uns das Unmögliche fordern, standen für Marcuse für eine revolutionäre Fantasie, die er sich nur erklären konnte aus diesen Möglichkeiten der Gesellschaft, die immer über ihr bisher Erreichtes hinausgehen. Im Gegensatz zu Adorno sah Marcuse also in der Bewegung der Studierenden so etwas wie eine wirkliche Bewegung gegen das Bestehende. Auch wenn er sich ganz sicher war, dass dies keine Revolution bedeutete, so wollte er dennoch an dieser Bewegung teilhaben und sie ganz genau untersuchen. Als Katalysator, so hoffte er, könnte diese Studierendenbewegung den Konservatismus der Bevölkerung und vor allem auch des Proletariats aufbrechen, weil diese jungen Intellektuellen Bedürfnisse formulierten, die aufgrund der Triebstruktur auf alle Menschen verallgemeinerbar seien. So Marcuses Überlegung. Von diesen Überlegungen aus möchte ich jetzt übergehen zum Verhältnis von Theorie und Praxis. Wichtig scheint mir dabei eine generelle Vorbemerkung zu sein. Wenn im Folgenden von Praxis die Rede ist, so meint dies nicht Praxis im Sinne von etwas zu tun. Praxis im Sinne von menschlichem Handeln, etwa in der Politik, ist grundsätzlich zu unterscheiden von der Praxis, von der jetzt die Rede sein wird, nämlich Praxis im emphatischen Sinne. Also der Versuch, wie Marx es in seiner Kritik der hegelischen Rechtsphilosophie ausdrückte, alle Verhältnisse umzuwerfen, in denen der Mensch ein erniedrigtes, ein geknechtetes, ein verlassenes, ein verächtliches Wesen ist. Diese Praxis müsste letztlich auf eine andere Gesellschaft hinauslaufen, die in der Tradition kritischer Gesellschaftstheorie gemeinhin Kommunismus genannt wird. Über die Möglichkeit genau dieser emphatischen Praxis stritten Marcuse und Adorno in den späten 60ern. Adorno hielt sie Ende der 60er, ich habe das schon angesprochen, für unmöglich. Er glaubte sich auf die Philosophie zurückgeworfen, auf die Theorie, um das praktische Scheitern aller Kritik erst einmal zu begreifen, bevor dann wieder über Praxis nachgedacht werden könnte. Um diesen Gedanken zu verdeutlichen, möchte ich kurz den Beginn der negativen Dialektik zitieren, die Adorno direkt vor der Studierendenbewegung, nämlich 1966, veröffentlichte. Ich zitiere: Philosophie, die einmal überholt schien, erhält sich am Leben, weil der Augenblick ihrer Verwirklichung versäumt ward. Das summarische Urteil, sie habe die Welt bloß interpretiert, sei durch Resignation vor der Realität verkrüppelt auch in sich, wird zum Defätismus der Vernunft, nachdem die Veränderung der Welt misslang. Sie gewährt keinen Ort, von dem aus Theorie als solche, des Anachronistischen, dessen sie nach wie vor verdächtig ist, konkret zu überführen wäre. Vielleicht langte die Interpretation nicht zu, die den praktischen Übergang verhieß. Der Augenblick, an dem die Kritik der Theorie hing, lässt nicht theoretisch sich prolongieren. Praxis, auf unabsehbare Zeit vertagt, ist nicht mehr die Einspruchsinstanz gegen selbstzufriedene Spekulationen, sondern meist der Vorwand, unter dem Exekutiven den kritischen Gedanken als eitel abzuwürgen, dessen verändernde Praxis bedürfte. Und in diesem Zitat hat man eigentlich die entscheidenden Motive schon zusammen, und zwar also dementsprechend vor der Studierendenbewegung. Die Theorie, die sich bei Marx um die 48er Revolution schon vor dem Sprung in die Praxis wähnte, lag falsch. Das muss für Adorno reflektiert werden, anstatt durch die ständige Forderung nach Anwendbarkeit des theoretischen Gedankens das kritische Nachdenken abzuwürgen. Der ständige Ruf nach der Praxis sei keine Gegenbewegung gegen die verwaltete Welt, sondern vielmehr ein Teil des Problems, gebildet am Maßstab der ewig wachsenden Warenproduktion und der ewig neuen und doch immer gleichen Kulturindustrie. Und das ist der Vorwurf, der Adorno den Studierenden macht. Sie seien letztlich schwache linke Intellektuelle, die die eigene Ohnmacht nicht einsehen wollten und sie daher mit Pseudopraxis, mit Pseudoaktivität überspielten. Und da hat Adorno all diese Dinge im Kopf, die man immer so im Kopf hat, auch wenn man an 68 denkt, an Demos, Pläne, Geschäftsordnungen, Spaltungen und diesen ganzen Kram. Ihr kennt das. Und dabei würge die Studierendenbewegung auch noch den kritischen Gedanken ab. Und das ist bei Adorno, wenn er dann darüber spricht, auch ganz aktiv auf sich bezogen. Ich weiß nicht, wie weit das bekannt ist, aber es gibt dann Studierende, die mit Knallkörpern Adornos Vorlesungen sprengen. Und einmal gibt es auch diese viel zitierte Busenaktion, bei der Studentinnen um Adorno so rumtanzten und sich entblößten, um ihn eben lächerlich zu machen. Und das alles eben mit dem Vorwurf, es läge im Grunde an Adorno, sich zur Praxis zu bekennen. Und das würde schon irgendetwas ändern. Adorno räumte also der Theorie die höchste Bedeutung bei, weil die verwaltete Welt den Weg zur Praxis gründlich verbaut habe. Und wenn eine kritische Theorie, so Adorno, dies erkenne, dann müsste sie daraus auch die Konsequenzen ziehen und die Hoffnung auf Praxis im Sinne von der Revolution erstmal aufgeben. An der Zeit sei vielmehr erst einmal eine Art reformistischer Praxis. Der Versuch, die Lebensumstände der Menschen zu verbessern, etwa in der BRD Demokraten und Demokratinnen zu erziehen und eine kritische Öffentlichkeit zu etablieren. Das sind übrigens alle Punkte, wo Adorno selbst auch durchaus praktisch tätig war. Es gibt diese ganzen Radio-Vorträge von ihm und Interviews und ähnliche Versuche in irgendeiner Form zu einer demokratischen Kultur in der postfaschistischen BRD beizutragen. Unter wirklich, man muss sich das klar machen, unter sehr schweren Bedingungen. Vor allem aber müsse Praxis auf jede Gewaltanwendung verzichten, die für Adorno zur Logik der verwalteten Welt und des totalitären Terrors im Stalinismus und Nationalsozialismus gehörte. Im Moment sei, und das ist auch wieder ein Zitat, die Zeit der Theorie. Das ist aus einer Vorlesung Adornos zur Metaphysik. Er begriff den Moment als historische Atempause, die unbedingt genutzt werden müsse, zum Nachdenken. Und die studentische Praxis, die Adorno vor allem in seinen Marginalien zu Theorie und Praxis kritisierte, das ist ein sehr spannender Text, war für ihn vor allem von Betriebsamkeit und Mitmachen geprägt. Und in ihrer Theoriefeindschaft tendiere sie letztlich sogar zum Faschismus, zum Beispiel, wenn jemand, der statt zu demonstrieren lieber arbeite, zum Verräter geständigt werde. Da gibt es wieder so Anekdoten, wo in Frankfurt das Zimmer eines Studenten verwüstet wurde und man schmierte ihm an die Wand ins KZ mit dem Pakt der Intellektuellen. Also das hat durchaus eine reale Bewandtnis. Ob Adorno überhaupt noch Hoffnung auf eine Veränderung der Gesellschaft hegte, ist schwierig zu beantworten. Hier und da finden sich, wenn man genau hinschaut, in Briefen zum Beispiel, Hinweise darauf, dass Adorno durchaus dachte, dass die gesellschaftlichen Verhältnisse den Weg zur Praxis wieder würden öffnen können. Dies schien er sich allerdings nicht als Folge bewussten politischen Handelns vorgestellt zu haben. Letztlich, so denke ich, stellte sich Adorno gerade deshalb in der Frage der Praxis gegen seine Studierenden, weil diese sein schon vor der studentischen Revolte erarbeitetes Verständnis von den aktuellen Möglichkeiten der Praxis in Frage stellten, beziehungsweise ihm ganz direkt widersprachen. Bei Marcuse liegt die Sache anders. Auch ihm war jede Theoriefeindschaft und jeder Aktionismus völlig fremd. Die manchmal zu hörenden Vorwürfe in diese Richtung sind reichlich absurd. Aber er bestand auf der befreienden Wirkung von Revolte, Weigerung und auch subjektiven Protest. Er war davon überzeugt, dass dieser Protest in dem verwalteten Menschen emanzipative Regungen würde wecken können. Gerade die westlichen Demokratien ließen für Marcuse viel Platz für eine aufklärende und, wie er das nannte, vorbereitende Politik, die die herrschenden Verhältnisse würden in Frage stellen können. Schon in seinen Frühschriften, die noch von Heideggers Philosophie beeinflusst sind, aus den 20er Jahren, hatte er betont, dass es für die Revolution den Mut zum Sprung und nicht nur eine gute Gesellschaftstheorie bräuchte. Für eine emphatische Praxis, das stand für ihn fest, braucht es letztlich die Mehrheit der Bevölkerung. Aber radikale Minderheiten, wie die Studierendebewegung, könnten als Katalysatoren wirken. Ich habe das gerade schon erwähnt. Und diesen Gedanken führt er vor allem aus in seinem doch sehr berühmten Essay über die Befreiung von 1969, wo er der Studierendenbewegung und etwa den Black Panthers in den USA oder auch den Dekolonisierungsbewegungen in der Dritten Welt bescheinigte, die Verkörperung der großen Weigerung in der Gegenwart zu sein und damit auch schon real als Katalysatoren zu wirken. Ich möchte diesen Punkt nochmal betonen, weil das ein zentraler Unterschied zu Adorno ist. Mit dem Aufkommen der weltweiten Protestbewegungen und auch der Dekolonisierungsbewegungen änderte sich für Marcuse das Verhältnis von Theorie und Praxis. Es wurde wieder sichtbar, dass es Möglichkeiten zur Veränderung gab und die kritische Theorie konnte sich für ihn jetzt gerade unmöglich auf das Denken zurückziehen. Das kann man immer wieder merken, wenn man Schriften, Briefe, Vorträge und so weiter von Marcuse anguckt. Viel stärker als Adorno kümmert er sich wirklich um das, was aktuell los ist. Er liest ganz genau die ganzen Berichte, der guckt sich an, was in China los ist, der guckt sich an, was in Lateinamerika los ist, der interessiert ganz genau, was die Studierenden machen, weil das für ihn eben so ein Einbruch ins Bestehende ist. Mit ihren utopischen Forderungen stellten die weltweiten Protestbewegungen für Marcuse tatsächlich einen historischen Einbruch in das Bestehende dar und er blieb dieser Deutung bis zu seinem Tod 1979 treu, obwohl er sich in den 70er Jahren dann verstärkt mit der Frauen- und Ökologiebewegung beschäftigte. Aufklärung, Weigerung, sozialer Ungehorsam und Ähnliches waren für Marcuse also die Möglichkeiten einer politischen Praxis in den späten 60ern, auch wenn dies vielleicht in einem sehr gebrochenen Verhältnis zu einer später in Angriff zu nehmenden emphatischen Praxis, also einer revolutionären Praxis, stehen mochte. Da ist er sich im Grunde mit Adorno dann doch sehr einig. Und das ist auch generell was, was man feststellen kann, wenn man das untersucht. Die beiden kommen zwar zu ganz unterschiedlichen politischen Einschätzungen und sie haben auch unterschiedliche philosophisch-theoretische Hintergründe, aber in ganz zentralen Punkten sind sie sich dann doch wieder sehr einig und hätten sich vielleicht gar nicht so doll streiten müssen. Meine These. Ich hoffe, dass ich einigermaßen verständlich machen konnte, wie sich Adorno und Marcuses politisch-theoretische Gegenwartsdiagnose, wie ich das genannt habe, unterschied und warum dieser Unterschied gut dazu dienen kann, die unterschiedlichen Reaktionen auf die Studierendenbewegung verständlich zu machen. Abschließend möchte ich jetzt noch einige Überlegungen anstellen, was aus dieser Debatte von vor 40 Jahren für Schlüsse gezogen werden können. Auch und gerade für eine, wie auch immer, geartete Linke. Und vorher möchte ich allerdings noch erläutern, dass ich glaube, dass weder Adorno noch Marcuse in meiner Sicht eindeutig Recht hat mit der Position zur Studierendenbewegung. Adornos Kritik am Aktionismus, an autoritären Denkmustern und Konformismus in der Studierendenbewegung kann aus heutiger Sicht meines Erachtens nach nur zugestimmt werden. Auf der anderen Seite ist, so denke ich, Marcuse zuzustimmen, wenn er die verbleibenden Möglichkeiten für eine kritische Intervention in die Gesellschaft betont und auch die Ereignisse um 68 als einen Einschnitt in die bürgerliche Gesellschaft in der Gegenwart begreift. Wie weit dies im Übrigen für Österreich gilt, das kann ich nicht sagen, das wäre vielleicht zu diskutieren. In Anlehnung an eine Bemerkung von Roger Behrens möchte ich jedenfalls argumentieren, dass in der Tat beide Auffassungen richtig sind, und zwar in dem Maße, wie sie auch beide falsch sind, oder besser, dass sie gegeneinander Recht haben, solange aus Sicht der kritischen Theorie die Verhältnisse die falschen sind. Jetzt stellt sich die Frage, was man damit heute anfangen kann und was heute zum Verhältnis von Theorie und Praxis zu sagen ist. Das sind sehr große Fragen, zu denen ich jetzt nur so einige Punkte betonen mag. Und das kann man dann vielleicht einfach ein bisschen genauer diskutieren. Zum einen ist es ganz klar und völlig offensichtlich, dass auch heute kritische Theorie zur politischen Praxis doch ein sehr gespaltenes Verhältnis hat und dass dies sicherlich nicht einfach ein Verschulden von politisch Handelnden ist, sondern vor allem eine Folge von gesellschaftlichen Kräfteverhältnissen. Der Riss zwischen Theorie und Praxis kann nicht einfach per Entscheidung überwunden werden, auch wenn die Einheit beider Momente nach wie vor das Ziel der Kritik der Verhältnisse sein mag. Kritische Theorie, die vor allem in der historischen Rückschau und in der Philosophiekritik durch Reflexion und Begriffsbildung soziale Verhältnisse und ihr Entstehen zu begreifen sucht, hat grundsätzlich einen anderen Horizont als Praxis, die nach vorne gerichtet eingreifen, gestalten und verändern will. Die Praxis ist, wie man von Adorno an einer Stelle der Marginalien zur Theorie und Praxis lernen kann, selbst ein theoretischer Begriff. Und somit müssen diese beiden Elemente als in einem dialektischen Wechselverhältnis stehend begriffen werden und man kann sie nicht einfach per politischer Entscheidung oder so zusammenzwingen. Das mag vielleicht banal klingen, ist aber wichtig zu betonen angesichts der weiterhin in der Linken herrschenden Theoriefeindschaft mit angekoppeltem Praxisfetisch. Denn so viel ist klar, das Machen, das was gebacken kriegen, das Produzieren steht bei vielen von dem, was heute unter linker Politik läuft, immer noch im Vordergrund. Wenn wir den gegenwärtigen Zustand der sozialen Verhältnisse anschauen, dann denke ich, dass man zweitens sagen kann, dass die kritisch-theoretische Durchleuchtung der Verhältnisse nach wie vor eine aktuelle Aufgabe ist. Vielleicht sogar eine aktuelle Realität. Wenn Politik und Medien und auch Teile der Linken, je nachdem, was man zur Linken zählt, die weltweite Finanzkrise mit der Gier der Manager erklären wollen oder im schlimmsten Fall sogar latent bis offen antisemitisch mit der Macht des globalen Finanzkapitals, dann scheint es notwendig, verstärkt eine Kritik der politischen Ökonomie und auch eine Kritik des Antisemitismus zu forcieren. Und das sind theoretische Aufgaben. Und wenn der sozialdemokratischen und gewerkschaftlichen Linken, zumindest im öffentlichen Diskurs in Deutschland, gegen die Krise nur die nationale Nestwärme des Vorsorgen mit Sozialstaats einfällt, dann scheint auch hier eine kritische Analyse ein dringendes Erfordernis zu sein. Für Verhältnisse wie Staat, Nation, Geschlecht und Kapital muss immer wieder aufgezeigt werden, dass es sich um historische und nicht um natürliche Verhältnisse handelt. Zu sagen, was ist, scheint mir insofern die dringendste Aufgabe für eine radikale Linke zu sein. Adornos Kritik des Aktionismus scheint mir dabei ebenfalls weiterhin sehr aktuell. Vieles an linker Politik erinnert in der Tat auch heute noch an einen Betrieb. Zum Beispiel, wenn man sich anguckt, was vor 2 Jahren in Deutschland in Heiligendamm los war, wo Leute zu einem Gipfel mobilisieren, um der Mobilisierung willen, damit als Ziel, als politisches Ziel, irgendwann mal ganz viele Leute auf der Straße sind, die sich miteinander weder auf eine gemeinsame Kritik noch auf eine gemeinsame Praxis einigen könnten. Hier scheint es mir, dass die Linke gut daran täte, ihre eigene Marginalität zu reflektieren, anstatt in dem Bedürfnis, endlich mal Schlagzeilen zu machen, die eigene Kritik zurückzunehmen, um mögliche Bündnispartnerinnen nicht zu verschrecken. Und schließlich scheint es mir, als sei derzeit zumindest in Europa weiterhin keine Bewegung zu verzeichnen, an die eine kritische Theorie sinnvoll anschließen könnte. Die Zeiten für kritische Gesellschaftstheorie und eine sie voranbringende Praxis, so scheint mir, stehen auch in Zeiten der Krise denkbar schlecht. In keinem Fall wird man von einer bereits aktiven, emanzipativen Gegenbewegung sprechen können, höchstens gibt es hier und da so etwas wie vereinzelte Versuche, das Bestehende zu verunsichern. All das läuft natürlich nicht daraus, im Moment für mich nicht sichtbar darauf hinaus, im Sinne einer emphatischen Praxis die Verhältnisse umzuwerfen. Und nebenbei darf nicht vergessen werden, auch das kann man von Adorno und Marcuse lernen, dass soziale Krisen und Verwerfungen immer noch zu weitaus Schlimmerem führen könnten, als es im Moment vorliegt. Der von Adorno formulierte kategorische Imperativ, sein Denken und Handeln so einzurichten, dass Auschwitz sich nicht wiederhole, ist nach wie vor aktuell. Das sollte gerade diejenigen meiner Meinung nach nachdenklich machen, die sozialen Krisen und dem Zusammenbruch von Verhältnissen etwas abgewinnen können. Eine neue Flaschenpost zu verkorken, kann für mich allerdings auch nicht die praktische Forderung aus dieser Analyse sein. Vielmehr scheint es mir, als sollte eine kritische Theorie heute versuchen, das Bestehende zu begreifen und kritisch zu durchleuchten und diese Kritik dann allgemein zugänglich zu machen. Dazu gehört gerade in Deutschland und Österreich auch, sich immer wieder aktiv, also handelnd, gegen nationalistische, rassistische, antisemitische Tendenzen zu stellen. Und dann wäre es noch Aufgabe einer kritischen Theorie im Sinne Marcuses, reale Protestbewegungen immer wieder auf ihr emanzipatives Potenzial abzuklopfen. Und schließlich gibt es ja auch jenseits der empathischen Praxis sehr viel zu tun, um Lebensverhältnisse zu verbessern oder zum Beispiel Räume zu schaffen, in denen eine weitergehende Gesellschaftskritik formuliert werden kann. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, kann man, glaube ich, heute jeden Tag an der Uni erleben. Dabei ist es allerdings im Sinne der kritischen Theorie nötig, das eigene Handeln nicht als Revolution misszuverstehen. Das ist auch was, was man aus dieser ganzen 68er-Kiste lernen sollte. Letztlich muss man, denke ich, auch in Zeiten von exzellenter Wissenschaft und technokratischem Politikverständnis an die grundlegende Intention der kritischen Theorie erinnern und daran festhalten, nämlich für eine Gesellschaft zu kämpfen, in der die von den Menschen selbst geschaffenen Verhältnisse ihnen nicht als Fremdes und Unbewusstes in den Kopf wachsen. Ich danke herzlich für die Aufmerksamkeit. Ja, habt ihr noch Fragen, Anmerkungen oder Kommentare? Oder muss es erstmal ein wenig setzen, bis ihr alles gehört habt? Ich hätte eine Frage, oder Frage, Diskussionspunkt. Und dieses Wort von Adorno, dass er denkt, nicht wütend sei, wenn man auch benachrichtigt, dass vielleicht richtig ist, dass die Wut dann eher sublimiert ist, und dass das Denken sublimiert die Wut sei. Das ist eigentlich ganz interessant, weil da wurde ja auch dann von Dr. Schmidt in einem Interview kritisiert, dass diese Wut doch gerecht gewesen wäre. Es ist zumindest interessant, dass er anscheinend auch Denken im Grunde als Wut sieht, die, wie dieser Sublimierungsbegriff gesagt, in gesellschaftlich anerkannte Bahnen gelenkt worden eigentlich ist. Was auch was Problematisches hat in dieser Hinsicht. Aber auch etwas über das Denken sagt, dass das Denken dann auch schon Ausdruck der Wut ist. Oder? Bitte? Achso, ja, nee, ist keine Frage, aber das ist, denke ich, ein wichtiger Punkt, weil natürlich auch für Adorno die bestehenden Verhältnisse zu überwinden sind eigentlich. Es ist ja nicht so, dass er mit diesem Plan eines Rückzugs von der Praxis glaubt, dass das damit dann alles gesagt ist und dass damit geholfen ist. Und im Grunde ist natürlich sozusagen nach wie vor der Stachel des Denkens, die Tatsache, dass die Verhältnisse die falschen sind. Und das sieht auch Adorno noch so, da hält er auch fest. Das ist nur, es ist nur diese scheinbar praktische Umsetzung des Ganzen, die ihn da völlig widerstrebt. Er sagt übrigens dann, das ist auch ganz spannend in dem Zusammenhang vielleicht, auf die Frage, was man denn tun solle, sagt er, könne eher nur antworten, dass er es nicht wisse. Also das ist sozusagen in der Tat ein ganz ehrlicher Punkt bei ihm. bei Marcuse weiter, also da ist er eigentlich da, Marcuse hat es noch ein bisschen länger gelebt, oder? Wie war das Fahren da? Also, ja, Marcuse hat 10 Jahre länger gelebt. Und der hat nach wie vor sich sehr stark mit allen Protestbewegungen, die es so gab, auseinandergesetzt. Er hat dann, das kann man auch nachlesen in Interviews und Gesprächen, die er mit Studierenden geführt hat, auch sich immer sehr stark für den Feminismus interessiert, also für die aufkommende zweite Frauenbewegung, zweite Welle. Und das schien ihm auf jeden Fall auch ein sehr wichtiger Punkt zu sein. Und im Grunde hat er bis zum Schluss an der Idee festgehalten, dass dieses Vorantreiben von emanzipativen Bedürfnissen nach wie vor eine der Hauptaufgaben sei, diese Neubestimmung der Bedürfnisse, die ich genannt habe. Und der hat auch eigentlich im Grunde weiterhin in dieser Idee festgehalten, dass in der Triebstruktur des Menschen man sowas hat wie eine ja, fast schon biologische Grundlage für eine Kritik der Verhältnisse. Und das hat er eigentlich bis zum Schluss nicht abgelehnt. Es gibt eine wunderbare Debatte mit Jürgen Habermas, die von Jürgen Habermas auch veröffentlicht ist, das heißt Gespräche mit Marcuse oder so ähnlich. Da kann man das alles nachlesen, wo Marcuse das immer wieder betont und Habermas sich sehr darüber aufregt, weil ihn das überhaupt nicht überzeugt, also sowohl philosophisch als auch erkenntnistheoretisch überhaupt nicht überzeugt. Und da war Marcuse bis zum Schluss sehr davon überzeugt, dass der Mensch im Grunde ein Wesen ist, das in diese Verhältnisse nicht passt. Ja. Stimmt schon, also ich würde da schon durchblicken sagen, dass der Marcuse das ein bisschen anders sieht, aber sozusagen natürlich genau diese Triebstruktur, das sozusagen, oder auch halt den Triebbegriff, ich meine, da geben von Höfe Madonna auch genau das zu retten, also das war ja sozusagen aus der ganzen Kritik an den Revisionisten zu sagen, dass die der Psychoanalyse da halt quasi den kritischen Schwachen ziehen, indem sie eben diesen Triebbegriff versuchen, letztendlich zu eliminieren und halt in so eine Theorie der sozialen Verhältnisse oder sozusagen, umordnen wollen. Und wie du das ausgeführt hast, mir ist ein Begriff dann noch in den Sinn gekommen, zu dem du da nichts gesagt hast, den ja der Marcuse im Zusammenhang auch geprägt hat, nämlich den der repressiven Sublimierung. Also wo er halt sagt, sozusagen, die Gesellschaft hat einen Grad sozusagen erreicht, in der es eben gewisse, möglich ist, gewisse Triebe, die sublimiert, also sozusagen klassische protestantische Ethik und so, sozusagen sublimiert, aber zu eng sublimieren, dass das aber keineswegs ein Zugang zum Freien darf, sondern dass es eben repressiv ist und sozusagen genau diese Entsublimierung, genau dieses Freigeben dieser Triebe bis zu einem gewissen Grad halt eigentlich zu einem weiteren Binden an die Gesellschaft. An die Gesellschaft führen, das ist überschneidet sich oder deckt sich auch mit dem, was halt so der Kultur, also in der Kulturindustrie Kritik von Madonna und Horkheimer auch vorkommt, dass sozusagen ein politisch wieder lief, so ein großer ist. Also, obwohl ich dir schon zustimmen würde, dass man das so ein bisschen, wie soll man sagen, sozusagen eher gesehen hat. Das wäre auch, denke ich, auch auf jeden Fall ein Punkt, wo ich jetzt auch so bei, also was die Freud-Lektüre bei Adorno angeht, da könnte ich jetzt auch gar nicht so wahnsinnig viel zu sagen. Das ist auf jeden Fall was man im Zusammenhang noch sich verstärkt angucken muss, weil es ja nicht so eine fertig in Buchform gegossene Freud-Rezeption bei Adorno gibt, aber durchaus eine sehr intensive. Das müsste man wahrscheinlich in dem Zusammenhang noch genauer diskutieren. Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Hinweis. Fällt mir übrigens auch gerade gar nicht so ein. Mir kommt gerade aus der Stelle im Kopf, aus der Geistigkeit, aus dem Hinterkopf rum. Die von Adorno ist natürlich ein bisschen so jetzt quer zu deiner Einschätzung oder so. Ich verstehe, es gibt in einem dieser Gespräche, dieser Radiogespräche, ich glaube, ich denke, das heißt, alles da. Beziehung zur Entfavorisierung, da geht es genau um eine Demonstration, die in irgendeiner deutschen Stadt war und wo halt Jugendliche gegen irgendeine Fahrpreiserhöhung oder so irgendwas protestiert haben und da ist es offenbar zu Ausschreitungen gekommen und da fragt dann der Moderator oder halt der Interviewpartner, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ob es der Becker war, oder fragt dann so, naja, ist das nicht eben ein Zeichen von Barbarei, wo dann der Adorno eigentlich genau die Gegenposition einnimmt und sagt, nein, das ist quasi vielleicht am ehesten noch sowas, wo ein Potenzial für Entbarbarisierung drinnen steckt, eben weil das natürlich auch ein Aufbegehren gegen diese ganze verwaltete Welt und so weiter war. Also das steht dann so quer zu dem, was du, also wie würdest du das einschätzen? Dass das also ich habe gehofft, dass es das am Anfang so ein bisschen klar geworden ist. Ich habe ja gesagt, dass Adorno, es immer so gesagt wird, dass habe Adorno alle diese praktischen Versuche so ganz und gar abgelehnt. Ich habe ja dieses Zitat gehabt, dass er sich in der Tat die Studierendenbewegung als so eine Gegenbewegung gegen so eine 1984-Vision oder so eine schöne neue Weltvision da ins Spiel bringt. Er ist da so ein bisschen ambivalent und ich glaube, das erklärt sich so, dass er diese Protestbewegung im spezifisch deutschen Kontext sich sozusagen, das was er daran positiv findet, ist, dass es in irgendeiner Form was von einem demokratischen Protest hat, also von einer also gerade so Demonstrationen und sowas, das hat er durchaus für sinnvoll gehalten. Er hat ja zum Beispiel auch an den Demonstrationen gegen die Notstandsgesetzgebung selber teilgenommen als Redner. Das war mit so einem ganz kurzen Beitrag nur, aber er war da und hat zum Beispiel auch immer wieder sowas wie Aufrufe und so Petitionen unterzeichnet. Er hat dazu immer noch mal im Gespräch gesagt, er verweigert sich sozusagen dem Handeln nicht, das ihm selber sozusagen in der Intention durchsichtig ist. Und ich glaube, zu diesem, was du erwähnt hast, da muss man im Kopf behalten, was ich auch schon gesagt habe, dass er sozusagen in der Öffentlichkeit immer auch total sich geweigert hat, sich zu distanzieren von seinen Studierenden. Er schreibt irgendwann ganz schön an Horkheimer, dass er sozusagen schreibt, dass er sinngemäß sowas wie, mit diesen Studierenden habe ich ja immer noch mehr gemein, wenn sie mich totschlagen, als mit diesen ganzen reaktionären Professoren, die sich freuen, dass ich jetzt auch eingesehen habe, dass die Studierenden blöd sind. So, ne? Also so, da gibt es immer diese Bewegung, dass er überhaupt keine Lust hat, also ebenso wenig wie er Lust hat, sich da so als einer der Protagonisten, Vordenker, wie auch immer, dieser Bewegung zu produzieren. Und genauso wenig Lust hat er, das alles als reaktionär darzustellen, weil für seine Augen, und das natürlich auch völlig zu Recht, noch viel schlimmere Kräfte unterwegs waren in der BRD zu der Zeit. Ne? Und also die späten 60er sind die Hochzeit der NPD in Deutschland. Ne? Also da waren die in fast allen Landtagen. So, das ist also, das darf man nicht vergessen. Und da ist einer Adorno derjenigen, ist ein Ort Adorno einer derjenigen, die da wirklich darauf hingewiesen haben. So würde ich das einschätzen wollen. Also er war schon auch noch auf der Suche nach irgendwelchen Leuten, mit denen er überhaupt noch irgendetwas anfangen konnte. Aber eben, wie ich es jetzt schon mehrfach gesagt habe, eher in der Richtung so einer Erziehung der Deutschen zur Demokratie und nicht im Sinne von Weltrevolution. Ich würde auch nicht sagen, dass das querliegt zu der Kritik an der Studentenbewegung, sondern dass man unterscheiden muss zwischen dem, ob etwas zur Entfavorisierung beiträgt und dem, dass es halt deswegen trotzdem nicht das Richtige im Falschen gibt, sozusagen. Das sind irgendwie zwei verschiedene Sachen. Ne? Ob es entfavorisierend wirkt oder als richtige Richtung, also als Vorausbewegung zu einer befreiten Gesellschaft führt, das sind ja zwei verschiedene Dinge. Aber ja, ich weiß nicht, ob es gerade andere Wortmeldungen gibt. Ich habe auch eine Frage, die nicht wirklich, wahrscheinlich nicht fruchtbar weitergeht in Bezug auf die Studentenbewegung, aber es geht in Bezug auf die Marcuse, auf die Folterdiskussion von Marcuse gesagt hat, klang ein bisschen vor, als ob das Qualitätsprinzip, weil man muss ja auch etwas sozusagen historisches Lehre, wäre ja. Die Kritik an Freude auch sehr dahingehend, was es, so hätte ich das gelesen, dass es ein notwendiges Maß an Realitätsprinzip gibt, sozusagen das Problem, das wir jetzt haben, aber halt ist das eine darüber hinausgehende Repression in unserer Gesellschaft besteht, also dass das Realitätsprinzip nicht notwendigerweise überrepressiv sozusagen ist, aber nicht so, wie du das angedeutet hast. Ja. Dass, Es geht ihm, er schreibt es irgendwann im Versuch über die Befreiung, er schreibt irgendwann, was die Aufgabe ist, ein neues Realitätsprinzip zu entwickeln. Das ist sozusagen die Idee. Also, er glaubt schon auch, dass eine gewisse Form von Sozialisation, wie auch immer, auch in der befreiten Gesellschaft notwendig ist und damit auch irgendeine Form von Umgang mit den Trieben, die man vorfindet. Aber er sieht ihm überhaupt nicht ein, dass diese Triebe so weit unterdrückt werden müssen, wie das derzeit der Fall ist, also vor allem durch die Lohnarbeit und ähnliche Dinge mehr. Und das ist auch ein Grund, warum er sich dann mit ganz vielen Dingen beschäftigt hat, die für ihn in irgendeiner Form das zu symbolisieren scheinen, dieses Aufkommen neuer emanzipativer Bedürfnisse. Dann interessiert er sich zum Beispiel für so Kommunebewegungen und solche Hippie, also im weitesten Sinne so Hippie-Geschichten, weil das für ihn in dem, was gerade sonst in sich sein aktuell los ist, eine totale Gegenwehr ist. Also in der Tat diese sogenannte große Weigerung ist. Und da hat er eben das Gefühl, dass da dann immer wieder sowas aufscheint. also das mit der Gewalt habe ich jetzt komplett ausgeklammert, das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt. Adorno, habe ich gerade kurz gesagt, der Verzicht, also der fordert einen totalen Gewaltverzicht, wobei auch das nicht stimmt, weil er an mehreren Stellen sagt, dass es durchaus Situationen geben kann, in denen Gewalt das Einzige ist, was man tun kann. Marcuse hat sich mit dieser Gewaltfrage sehr intensiv beschäftigt. Es gibt in seinem Aufsatz Depressive Toleranz eine viel diskutierte Stelle, wo er schreibt, wenn Minderheiten sich auch mit Gewalt zur Wehr setzen gegen sowas wie staatliche Repression, dann ist das eben also möglicherweise einfach sowas wie so naturrechtlich abgesicherter Widerstand. Und das hat er auch mit Adorno in diesen Briefen ganz ausführlich diskutiert. Da haben sich dann Horkheimer und Adorno furchtbar darüber aufgeregt, weil sie da sozusagen so ein Einfallstor sahen, alles Mögliche zu tun, das, was für sie überhaupt nicht emanzipativ sein konnte. Ich würde behaupten, es ging Marcuse da eher darum, an die ganz banale Tatsache zu erinnern, dass das Umwerfen aller sozialen Verhältnisse auch ein Prozess ist, der möglicherweise von Gewalt würde begleitet sein müssen. Und ihm ist da wichtig, dazu zu unterscheiden, dass es sozusagen eine emanzipative Form von Gewalt geben kann, die ein besseres Dasein ermöglichen kann und eben auch eine unterdrückende Form von Gewalt. Er schreibt halt immer, in Adorno, das ist eine ganz schöne Stelle, geht es um Vietnam, und da schreibt er, der vietnamesische Bauer, der seinen, den Grundbesitzer totschlägt, der tut einfach nicht dasselbe wie der Grundbesitzer, wenn der Leute bezahlt, dass sie die Bauern totschlagen. Also das darf man nicht gleichsetzen. Und Adorno setzt dann dagegen, ja, das mag ja sein, aber und sozusagen auch die Bombardierung mit Napalm, sagt Marcuse, ist nicht dasselbe wie das Totschießen von amerikanischen Soldaten. Dann sagt Adorno, das mag ja alles sein, aber wenn die Vietcong, wie man das mittlerweile nachvollziehen kann, dann ihre Gefangenen foltern, dann kann man nicht mehr behaupten, dass die in irgendeiner Form was Besseres im Sinn haben, als das, was in Russland läuft, in China läuft. Also ich meine, die soziale Bewegung sozusagen, wenn wir die gesellschaftliche Ökonomie irgendwie ändern wollen, haben wir natürlich ein Problem, wenn die generelle gesellschaftliche Ökonomie gegen sie ist, weil sie ja bestimmte Gewaltpraktiken haben. Also ja, unbedingt. Das ist ja auch was, was man in den USA ganz stark, was es ganz stark gegeben hat. Ne? Also als Reagan in Kalifornien noch Senator war und da die Studierenden protestiert haben, hat er dann die Nationalgarde mit Schrotgewehren und Bajonetten auf die losgehetzt und dann sind durchaus auch immer wieder Leute gestorben. Ne? Das ist schon. Das vermag nicht die Leute Rolle spielen, das ist natürlich auch eine ganz unterschiedliche Einschätzung der USA gab. Weil von Marcuse lernt, sinngemäß, was sie die Gefahr des herausfordernden zum Faschismus in den USA gesehen, wo Adorno und natürlich vor allem Horkheimer ja ganz verschiedene gesprochen haben. Das ist halt auch bei den Akademikern natürlich die Einschätzung, ja. Auch des Vietnamkriegs dann von den ganz anderen. Ja. Das hat aber auch historische Gründe bei Horkheimer und Adorno. Ne? Also die haben ja im Grunde, als sie ins Exil gingen, schon gedacht, in den USA können wir auch nur ein paar Jahre bleiben, weil dann wird da auch Faschismus kommen. Und das scheint was zu sein, was die sehr beeindruckt hat, dass das nicht der Fall war. Also das ist, obwohl die ganze Welt sich, was heißt die ganze Welt, aber sozusagen Japan und weite Teile Europas sich faschisiert haben, das in den USA nicht der Fall war. Deswegen auch dann diese von Horkheimer vor allem sehr positive Rezeption der amerikanischen Demokratie, die dann zum Beispiel dazu führt, dass er also nicht nur sich gegen diese Vietnamkriegsprozesse, Proteste und ihren Antiamerikanismus richtet, sondern zum Beispiel auch für Deutschland die Einführung eines Zwei-Parteien-Systems fordert und ähnliche Dinge mehr. Aber das ist nochmal ein ganz anderes Kapitel. Also von Horkheimer, wenn das noch, sagen wir vielleicht kurz ein paar Sätze zu, gibt es eigentlich nur völlig ablehnende Kommentare zur Studierendenbewegung. Dem geht es immer darum, dass sie im Grunde, wenn sie wirklich an die Macht kämen, die nächste realsozialistische Terrorherrschaft etablieren würden. Und da gibt es dann so Kommentare von ihm, wo so sinngemäß drinsteht, wenn sie demnächst zu erwarten eine Diktatur von rechts kommt, dann werden unsere Studierenden da demnächst in den entscheidenden Ministerien sitzen und so. Ne? Also hat da schon nochmal ganz andere. Ja, an anderer Stelle dazu. So. Super. Gibt es noch weitere Fragen? Oder Esther? Ich denke, dass man, wenn man über die Grenzen zwischen Erdogan und Marcuse spricht, dass man da zum einen nicht abstrahieren kann von den Inhalten der Protestbewegung. Und es gibt zum Beispiel von Adorno an Marcuse, wo es darum geht, um eine Veranstaltung, die in Frankfurt abgehalten worden ist, mit dem israelischen Botschafter Abschalter Nathan, oder wiedergeholt worden ist von Frankfurt der SDS. Mhm. Und darauf bezieht sich dann Adorno in einem Brief an Marcuse und sagt dann, ja, dass eben diese Leute möglicherweise unter Bezug auf unsere Theorien dann gegen uns wenden. Also das ist ein Gegenstand auch dieser Diskussion, von dem man, glaube ich, nicht abstrahieren kann, dass eben Adorno in der Protestbewegung aufgrund zum Beispiel des Antizionismus eben auch ein faschistisches Potenzial, kann man so sagen, gegeben hat, aber auch eben ein Hauch von SA, wenn man so will, der eine ganz große Rolle gespielt hat bei der Skepsis oder auch Ablehnung gegenüber der Protestbewegung. Und man kann einfach nicht von diesen Inhalten abstrahieren und zum anderen. Glaube ich, dass man vor allem in Bezug auf Adorno auch nicht denken und Revolution einmal gegenüberstellen kann. Also zwar gibt es schon eine Differenz, aber es ist gerade bei Adorno ist es ganz wichtig, also es ist ganz zentral für Adorno eigentlich, dass Revolution etwas ist, was wesentlich auch im Denken abspielt, dass eine Revolution, die ohne Selbstreflexion stattfindet, eigentlich gut ist. Und das ist etwas, was er dann auch in der Protestbewegung kritisiert hat. Ja, das würde ich direkt zustimmen. Zu diesem Vorfall mit dem Botschafter, das ist noch ganz spannend. Das sind ja auch Dinge, die es in den USA zu dem Zeitpunkt so gar nicht gibt. Ne? Das ist am Anfang kurz erwähnt, dass sozusagen man in den USA klar haben muss, dass diese Protestbewegung im ganz großen Teil, ja, dass in ganz großen Teil so kritische Liberale waren, die da unterwegs waren. Die ging es um das Recht auf politische Betätigung am Campus und ähnliche Dinge mehr. Und da haben die beiden im Grunde auch ein ganz anderes Bild vor Augen, wenn sie über die Studierendenbewegung reden. Und das schreibt Adorno auf der Lehre an Marcuse sozusagen, er schreibt dann sowas wie, du weißt ja gar nicht, was hier los ist. So, ne? Und da kann man auch immer wieder merken, das kann man auch in verschiedenen anderen Briefen zeigen, dass auch in andere Leute als Marcuse, dass Adorno sich von dieser Bewegung auch ganz aktiv bedroht fühlte, also in der Tat auch in seiner eigenen körperlichen Integrität sozusagen bedroht fühlte. Es gibt zum Beispiel den Hinweis in einem Brief, wo er schreibt, wenn denn schon, wenn kommen demnächst, also davon geht er aus, und meine Wohnung besetzen, dann möchte ich wenigstens, dass mit den Büchern nichts passiert und ich entscheiden kann, mitentscheiden darf, glaube ich, oder sowas, was an die Wände geschrieben wird. Also da das, ja, ist gar nicht so witzig. Also ist witzig, aber ist gar nicht so witzig, sozusagen. Also weil das schon, das war für ihn eine ganz reale Bedrohung, diese Leute. Und also zum Beispiel, das kann man dann zeigen, kann man sehen zum Beispiel an dieser komischen, dieses Busenattentat, dass jemand wie Adorno, das war ja so ein bisschen eine Flashmob-Aktion, und so jemand wie Adorno war gar nicht in der Lage, sich dazu irgendwie zu verhalten. Er hat dann nach allem, was man so hört von Hörensagen, nur so seine Aktentasche genommen und die sich so vors Gesicht gehalten und ist dann irgendwie so raus auf den Hörsaal. Also das war für ihn wirklich ganz entsetzlich. Also die haben ihm wirklich auch einiges angetan. Ja, weil das dann auch wieder ein bisschen Klischee ist, also die Vorstellung, dass zum Beispiel der Adorno sich Also wenn es keine weiteren Kommentare oder Anmerkungen gibt, wollte ich noch auf eine Veranstaltung hinweisen, und zwar am Donnerstag um 19 Uhr in diesem Hörsaal wird es einen Vortrag und eine Diskussion mit Lars Quadfasel geben zum Thema, wenn Postfaschistinnen zu sehr lieben. Und ihr seid herzlich eingeladen, wiederzukommen, und ich hoffe, es hat euch gefallen, konntet etwas mitnehmen, und ich glaube, gerade in Österreich oder halt auch in Bezug auf die Krise, von der ständig geredet wird, und die ganzen Mobilisierungen, die auch innerhalb der Krise gerade stattfinden, sollten auch unbedingt zu denken aufgeben, und da greifen bestimmt auch einige Dinge, die du angesprochen hast, in Bezug auf dieses Verhältnis Theorie-Praxis, diese Dominanz der Praxis über die Theorie und halt auch dieses Leitbild eines tatkräftigen Menschen, der doch jetzt aktiv in die Gesellschaft eingreifen muss und doch bloß nicht irgendwie zu viel denken sollte, weil Theorie ist ja unnütz. Geselle sich zu ihr, nicht die Praxis. Gut. Also noch einen schönen Abend und bis bald wahrscheinlich. Machst du das auch? Genau, einfach genau. Also das ist erfreut. Jedes Mal mit irgendeiner Praxis gesagt, ich habe ein bisschen